Adolf Bötticher war Architekt, Kunsthistoriker, Denkmalpfleger und Archäologe. Die Ausgrabungen, die er gemeinsam mit Gustav Hirschfeld im antiken Olympia leitete, dokumentierte er 1886 in dem Band Olympia, das Fest und seine Städte. Und dieses Buch ist so gut und nicht nur bei Archäologen so begehrt, dass es im vergangenen Jahr nachgedruckt wurde. Bötticher und Hirschfeld nämlich interessierten sich erstmals nicht bloß für die Olympischen Spiele, für den Sport, für das Stadion, sondern für das gesamte Heiligtum in Olympia, der Kultstätte des Göttervaters Zeus. Ihre Ausgrabungen begannen die beiden deutschen Archäologen heute vor 142 Jahren und sie machten das alte Olympia damit zu einem Anziehungspunkt für Touristen bis heute. Immer wieder pünktlich zu den Olympischen Spielen alle vier Jahre rückt auch Olympia selbst in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Das kleine Städtchen auf der griechischen Halbinsel Peloponnes, 3 Autostunden von Athen entfernt, am Zusammenfluss von Alpheios und Kladeus. Dort beginnt die Suche nach den Überresten der antiken Olympischen Spiele. Als Anhaltspunkt dienen damals wie heute vor allem die Bücher des griechischen Reiseschriftstellers Pausanias, die im 15. Jahrhundert wiederentdeckt wurden. Die genaue Position des antiken Olympia lässt sich aber auch bei Pausanias nicht nachlesen. 1000 Jahre und viele vergebliche Expeditionen lagen zwischen den letzten Olympischen Spielen der Antike und der Entdeckung durch den Engländer Richard Chandler 1766. Chandler gehörte zu denen, die das in der Renaissance wachsende Interesse an antiker Kunst und Kultur in die Tat umsetzten. Beauftragt von einem Londoner Kulturkreis reiste Chandler in die Gegend, in der man Olympia vermutete. Dort im Westen der Peloponnes hatte Chandler einfach Glück. Einheimische sprachen ihn an und berichteten von Ruinen im Tal des Alpheios. Olympia war gefunden. Auch der Berliner Ernst Curtius ließ sich von Pausanias Berichten anstecken und reiste, motiviert durch Chandlers Entdeckung, 1830 nach Olympia. In seinem Berliner Vortrag schwärmte Curtius nach seiner Rückkehr von Olympia und den Schätzen, die dort vergraben sein müssten. Unter den Zuhörern im Saal der Berliner Singakademie 1852 König Friedrich Wilhelm IV. 1874 endlich schloss das Deutsche Reich mit der griechischen Regierung einen Grabungsvertrag. 22 Jahre waren seit dem Berliner Vortrag vergangen. Im Krieg war kein Platz für die Suche nach Ruinen und Scherben. Am 4. Oktober 1875 setzten der Archäologe Gustav Hirschfeld und der Architekt Adolf Bötticher zum ersten Spatenstich an. Eine Hundertschaft von Landarbeitern legte innerhalb von 6 Jahren unter meterhohen Verschüttungen Teile des Zeus-Tempels frei. Schatzhäuser, die Palästra, Statuen wie den Hermes von Praxiteles. Insgesamt 14.000 Objekte. Von den Sportstätten wie Stadion oder Gymnasium wollten die jungen Altertumsforscher nichts wissen. Ihr Interesse galt der Kultur. Dem Sport fehlte es noch an Popularität. Allein das bei Pausanias beschriebene geheime Stadiontor hatten Hirschfeld und Bötticher freigelegt. Mit ihrer Abreise 1881 endete aber auch das internationale Interesse am antiken Olympia. Erst die Organisatoren der Olympischen Spiele 1936 in Berlin interessierten sich wieder für Olympia, auch der Propaganda wegen. Hitler erkannte den Prestigegewinn. Er garantierte die Finanzierung aus dem sogenannten Dispositionsfonds des Führers, um am Eröffnungstag der Berliner Spiele angeben zu können, die Ausgrabungen der Olympischen Fest- und Sportstätten wieder aufzunehmen und zu Ende zu bringen. Der Würzburger Ordinarius für klassische Archäologie Ulrich Sinn schreibt über diese Ausgrabungen, auch wenn die Hakenkreuzfahne wehte, seien die wissenschaftlichen Arbeiten in Olympia völlig unbeeinflusst vom Gedankengut des Naziregimes geblieben. Das Stadion wurde freigelegt. 2004 fanden hier im Rahmen der Olympischen Spiele die Kugelstoßwettbewerbe statt. Beendet sind die Ausgrabungen längst nicht. Norbert Müller, Sporthistoriker an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, zog mit seinen Kollegen ein schweres Gerät für Georadarmessungen über einen Acker im Alpheiostal und entdeckte Teile des verschwunden geglaubten Hippodroms. Zumindest das, was unter der Erde noch übrig geblieben ist.